Father, bless these words to our hearts. Vater, segne diese Worte in unseren Herzen. In Jesus name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. Negativity is considered an insidious disease. Negativität wird als furchtbare Krankheit bezeichnet. Heimtückische, eine heimtückische Krankheit. And insidious means that it appears to be harmless, but it is extremely dangerous. Also heimtückisch bedeutet eben, es scheint harmlos zu sein, ist aber extrem gefährlich. That's the word insidious. Insidious. And I mentioned 13 things that it does to you. Und ich habe 13 Dinge erwähnt, die diese Negativität bewirkt. Yeah, speaking, you can either speak negatively, you can think negatively, or you can speak inaudibly. Und wie gesagt, man kann also negativ denken, negativ sprechen oder eben nicht hörbar sprechen. And I'll just mention them again. Und ich möchte sie noch einmal kurz wiederholen. It digs a pit that's difficult to get out. It's harder and harder to get out. Sie gräbt eine Grube, aus der du sehr schwer wieder herauskommst. It's self-defeating. Sie besiegt dich selbst. Because you never have a solution. Weil du nie eine Lösung findest. It damages the immune system. Sie zerstört dein Immunsystem. Prevents you from seeing the good. Hindert dich daran, das Gute zu erkennen. It prevents you from coping with problems. Hält dich davon ab, mit Problemen umgehen zu können. It causes hypnosis. Und hypnotisiert dich selbst. You program yourself for failure. Denn du programmierst dich selbst zum Versagen hin. You create a negative world around you. Du schaffst auch ein negatives Umfeld um dich herum. And then you call yourself a victim. Dann nennst du dich selbst das Opfer dieses Umfeldes. And then you look for a quick fix, way out of problems. Du suchst auch die schnelle Lösung, um aus Problemen wieder rauszukommen. You also attract other negative people. Du ziehst auch andere Menschen an, die so negativ sind. It takes away your energy. Und sie nimmt auch deine Energie weg. Your focus. Deine Ausrichtung. Your motivation. Deine Motivation. It leads to depression. Und führt zu Depression. Self-pity. Selbstmitleid and hopelessness, und Hoffnungslosigkeit. And it hurts the world around you. Und es tut auch der Welt rund um dich herum weh. I made a list of a few incredibly negative confessions in the Bible. Ich habe eine kurze Liste gemacht von sehr negativen Bekenntnissen, die in der Bibel finden. Confessions and see if you know who said them. Oder Dinge, die einfach nicht von Gott kommen. Und vielleicht errät ihr, wer das ausgesprochen hat. If you're into games, you can raise your hand. If you're not, you can just say. Wenn ihr Spiele mögt, könnt ihr eure Hand heben, wer es weiß. Wenn nicht. Like my wife's into games, so she's gonna be like. Also meine Frau liebt Spiele, also sie wird jetzt immer die Hand heben. Okay, who said this? Wer hat Folgendes gesagt? Look, I'm about to die. Sieh her, ich bin daran zu sterben. What good is this birthright to me? Wozu ist dieses Geburtsrecht gut? Esau. So he swore an oath to sell his birthright to Jacob. Also schwor er einen Eid, um sein Geburtsrecht an Jakob zu verkaufen. And he made this incredible confession. Und er hat dieses unglaubliche Bekenntnis abgelegt. And underestimated the eternal consequence of one confession. Und hat völlig unterschätzt, was für eine ewige Auswirkung dieses eine Bekenntnis so gehabt hat. Esau despised his birthright. Also Esau verabscheut sein Erstgeburtsrecht. And did not realize that despising the birthright meant he would lose the blessing. Er hat nicht verstanden, dass das Erstgeburtsrecht zu verleugnen bedeutet auch den Segen zu verlieren. The birthright for us are the promises of God. Das Geburtsrecht, das wir besitzen, sind die Verheißungen, die Gott gegeben hat. And we can despise them. Und wir können sie auch zurückweisen. We can sell them. Wir können sie auch verkaufen. We can be in a situation, wir können in einer Situation and we stehen. Can make either a verbal, an audible confession or an inaudible confession. Wir können entweder ein hörbares oder nicht zu hörendes Bekenntnis ablegen. Yeah, so where is God anyway? Naja, also wo ist Gott so ohnehin? Yeah. Ja. Where is he when you need him? Also wo ist er, wenn du ihn wirklich brauchst? And you don't, may not make that audibly, but you make it inaudibly. Du sprichst es nicht vielleicht laut aus, aber nicht hörbar sagst du dir das. And we underestimate the consequence of such statements. Und wir unterschätzen die Auswirkungen, die solche Aussagen haben. Because the blessing is inseparable from the promise. Weil der Segen von der Verheißung nicht zu trennen ist. And it was interesting that Esau did not realize this. Und interessant ist, dass der Esau das nicht verstanden hat. And he lived his whole life, or he lived much of his life in light of the blessing. Und die meiste Zeit seines Lebens im Licht dieses Segens gelebt let's hat. Let's say at least the next few years. Oder zumindest die nächsten Jahre darauf. And then suddenly when it's time to get the blessing, und plötzlich, als der Tag kam, wo es darum ging, den Segen zu empfangen, God arranges it that the blessing goes to Jacob. Da hat Gott es so arrangiert, dass Jakob den Segen bekommt. It looks like Jacob arranged it, but God would have given it to Jacob anyway. Es sieht so aus, als ob Jakob das so arrangiert hat, aber Gott hätte es dem Jakob sowieso gegeben. Because God had said it will go to Jacob. Weil Gott vorher schon gesagt hat, dass der Segen auf Jakob gegeben wird. And Jacob listened to his mom and he lied. Und Jakob hat auf seine Mutter gehört und hat gelogen. And she suffered the consequence of her lying. Und sie hat auch die Konsequenz getragen, die Konsequenz ihres Lügens. Because soon she would never see her son Jacob ever again. Denn sie bekam nie wieder die Möglichkeit, ihren Sohn Jakob zu sehen. So there's a good principle: trust God for His promises. Don't try to produce them yourself. Also vertraue Gott in Bezug auf seine Versprechen und versuche sie nicht selbst hervorzubringen. But it's an interesting thought how we underestimate. Aber das ist ein interessanter Gedanke, wie wir selbst unterschätzen the consequences of a confession. Die Konsequenzen eines Bekenntnisses. And that we should repent of things that we've said. Und dass wir auch Buße tun sollen über Dinge, die wir gesagt and haben. We should catch ourselves. Und uns selbst dabei fangen. Job was a person who was offering offerings to God just in case his children were doing something wrong. Hiob hat immer wieder Opfer gebracht, nur im Falle des Falles, dass seine Kinder sich versündigen sollten. So we should be praying, Lord, search my heart. Und so sollten wir beten, wirklich Herr, durchsuch du mein Herz. Please search my heart and show me anything that's hurtful in me. Erforsche mein Herz und zeig mir alles, was darin zerstörerisch ist. Psalm 139:23. Psalm 139:23. And isn't that interesting that Esau would despise the promise? Und interessant ist, dass der Esau diese Verheißung zurückweist. And just when his dad Isaac says, go out and kill a deer and bring it back because I'm going to give you a blessing. Und genau in dem Augenblick, wo sein Vater sagt, geh hinaus, schieß mir ein Wild und bereite es mir zu. And he just assumed that everything was normal. Und du wirst den Segen empfangen und er dachte, alles wäre normal. And that he's going to receive this blessing. Dass er diesen Segen empfangen würde. But he underestimated the fact that God heard it. Aber er hat unterschätzt, was Gott schon vorher gehört and hatte von ihm. Just at the moment, at the threshold of the blessing, God cuts it off. Und genau kurz bevor er diese Linie zu diesem Segen überschreitet, schneidet Gott ihn ab. And maybe those kind of things have happened to us, or we've seen it happen to other people. Und vielleicht ist uns sowas Ähnliches schon passiert, oder wir haben das bei anderen beobachtet. Where just before the blessing was there, God cut it off. Wo kurz bevor der Segen kommen würde, Gott ihn abschneidet. And you wonder when we get to heaven. Und wir fragen uns, wenn wir in den Himmel kommen. Just as we're ready to enter the threshold of eternity. Und gerade wenn wir davor stehen, über diese Schwelle zu gehen in die Ewigkeit. We go to the Bema Seat Judgment of Christ. Und wir vor dem Gnadenstuhl Christi stehen. In Matthew 12:34. Und in Matthäus 12:34. He will judge every single word that we ever said. Da steht, dass er jedes Wort, das unser Mund richten wird. And I would say to that also in our inaudible words. Und ich denke, man kann hinzufügen auch die Worte, die wir nicht ausgesprochen haben. The words we say in our heart. Die Worte, die wir in unserem Herzen geredet haben. And then we enter, and there we are. We think everything was fine, but we were slothful with our confessions. Und da stehen wir dann und wir denken, alles wäre in Ordnung, aber wir waren mit unserem Bekenntnis and we were proud and we were arrogant. Wir waren also stolz und arrogant. We were careless maybe. Und sehr unvorsichtig mit dem. And just as we're ready to enter. Und gerade wenn man eingehen will, we stand before the Lord. Steht man vor dem Herrn. And he says, now we're going to go over everything you said. Und dann sagt er, wir werden alles durchgehen, was gesagt wurde. Everything you said in your heart. Alles, was du in deinem Herzen gesprochen hast oder mit deinem Mund. Wow. Do we have to do this? Wir denken uns dann, müssen wir das wirklich tun? I thought it was all grace and mercy. Ich dachte, es geht hier um Gnade und Barmherzigkeit. Yeah, it is all grace and mercy. Und es geht auch nur um it's Gnade mercy und Barmherzigkeit. That you're even standing here. Es ist Barmherzigkeit, dass du überhaupt hier stehst. And if you get anything out of this, it's grace. Und wenn irgendwas am Ende hier rauskommt, Gutes, dann ist es Gnade. And then he starts. Und dann beginnt er. Your whole life. Dein ganzes all Leben. Your words, all your everything you've said. Alle deine Worte, alles, was du ausgesprochen hast. And then when hast. You remember yourself repenting, you think, oh, thank God, thank God. Und wie du das so hörst, denkst du dir auch all deine Buße, die du getan hast, you denkst said Gott sei Dank, this, Gott sei Dank. But thank God, thank me, you repented. Du hast zwar das gesagt, aber du kannst mir danken, dass du you das getan hast. This, du hast diesen Gedanken gehabt, but thank me, you repented. Aber dank mir hast du Buße and we're getan. Just like, and that word repentance is like our favorite word und dieses to Wort hear. Buße oder Umkehr ist unser Lieblingswort in dem when Ganzen. We're standing before the Lord. Wenn wir vor dem Herrn stehen. And then you repented. Und dann hast du auch wieder umgekehrt. And you're just waiting to hear that word again. Und du wartest immer darauf, dass es ist, und dann hast du umgekehrt. Did I repent? Und dann Okay, a second person. Ein zweiter Vers. This person said, look. Diese Person sagte, sieh. Even if the Lord should open the windows of heaven. Selbst wenn der Herr die Fenster des Himmels öffnen sollte. Could this thing be? Könnte eine solche Sache geschehen? Who said that? 2 Kings 7. It's the royal officer. Right, exactly. Right, exactly. Samaria was besieged. Also Samaria war umzingelt, umstellt, belagert. Of Aram. The king of Aram had surrounded Samaria. Und die Aramäer waren um die Stadt Samaria herum gelagert. And the women were eating their own children. Und man begann mit Kannibalismus. Die Frauen haben ihre eigenen Kinder gegessen. One woman said, "You know, today we'll eat your baby and tomorrow we'll eat mine." Und sie haben gesagt, also heute werden wir dein Baby essen und morgen werden wir mein Kind essen. And then Elisha came before the king. Und dann kam Elisa vor den König. And the king had his royal officer there. Und der König hatte seinen Offizier bei sich. And Elisha said to the king. Und Elisa sagte zu dem König. By this time tomorrow. Um diese Zeit morgen. You will buy 7 liters of flour. Wird man 7 Liter Mehl. For about 30 cents. Für ungefähr 30 Cent kaufen können. And that's a good deal. Und das ist ein gutes Geschäft. You know, we're thinking in terms. And the royal officer who was next to the king. Und dieser hohe Offizier, der neben dem König stand, made this statement. Hat diese Aussage gemacht. Look. Schau mal. Even if the Lord should open the windows of heaven. Selbst wenn der Herr den Himmel öffnet. Could this thing be? Wie kann sowas passieren? And Elisha said. Und Elisha hat you gesagt. You will see it with your eyes. Du wirst es mit deinen eigenen Augen but sehen. But you will not partake of it. Aber du wirst nicht daran teilhaben. God takes those statements so serious. Gott nimmt diese Bekenntnisse so ernst. And the king appointed that man the gatekeeper. Und der König hat dann diesen Mann über die Torwache gesetzt. And all the people heard that there was food outside. Und alle Menschen haben gehört, dass vor der Stadt Nahrung wäre. Because God sent the sound of a great army coming. Weil Gott ein Geräusch geschickt hat, das Geräusch einer großen Armee. And the said that the Israelites have hired the Hittites and the Egyptians and let's get out of here. Das Gerücht ging eben dass dass ein Entsatz herkäme aus Ägypten vor den Hittitern. And they all fled. Und sie sind alle geflohen. Die Aramäer sind geflohen, haben alles zurückgelassen like in ihrem Lager. Said. Und es war genau so, wie Elisa das so gesagt hatte. Also öffnet dieser Mann die Stadttore. Es gibt Nahrung da draußen, Essen, wartet nur ein bisschen. Open the door. Mach jetzt das Tor auf. Click, click, click, opens the door. And all the people trample over him. Und alle Leute stürmen hinaus und trampeln über ihn drüber. Right there. Und er stirbt dort im Tor. Just like Elisha said. So wie Elisha gesagt hat. With Esau, it was not real long term, but it had long term effects. Also mit Esau hat es eben eine Langzeitauswirkung. How much later was that between despising the birthright and the? It was two chapters between 25 and 27. But when he lost the blessing, between the birthright and the blessing, it couldn't have been too long. They were still together. I don't know. Could have been 2, 3, 5 years, 10 years. I don't know. I got to look it up. Anyway, one was short term. Also die eine Auswirkung hatte eben eine Langzeitauswirkung. And one was almost immediately. Und die andere, das von diesem Offizier, das war eben sofort. Now here's one that happens immediately. Die Auswirkung war sofort da. Und hier ist noch so etwas. Is not this Babylon I have built? Ist dies nicht Babylon, das ich erbaut habe? As the royal residence, als königliche Residenz. By my mighty power, durch meine große Kraft. For the glory of my name, zur Ehre meines Namens. Right? Nebuchadnezzar. And it says, while the words were still in his mouth, und das heißt, während er diese Worte noch aussprach, a voice came down and said to him, kam eine Stimme vom Himmel und sprach zu you ihm, are now stripped of all your authority, du wirst nun von all deiner Autorität and geraubt, you will be like an animal in und du the wirst forest. Wie ein Tier auf dem Feld immediate leben. Judgment. Sofort kam dieses Gericht. What an arrogant confession. Was für eine arrogante Aussage. But then at the end of the story you read that he makes a beautiful confession. Aber dann am Ende dieser Geschichte könnt ihr lesen, wie ein wunderbares Zeugnis ablegt. And then he says this at the very end. Und am Schluss sagt dann in Daniel 4:37. God knows how to humble the proud. Gott weiß den Hochmütigen zu demütigen. Nebuchadnezzar's words. Das sind die Worte von Nebuchadnezzar. Okay, how about this one? How the king of Israel has distinguished himself today. Wie hat sich nicht der König von Israel heute abgesetzt? Taking off his robe in the sight of the slave girls of his servants. Dass er sein Obergewand ablegt vor den Mägden. As any vulgar fellow would do. So wie jeder gewöhnlicher Bursche das machen würde. Anybody? David's wife Michael. And David came in when das war die Frau von David, die Micha. When they were bringing the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Das geschah an dem Zeitpunkt, als die Bundeslade wieder nach Jerusalem zurückgebracht wurde. Had it for many years. Und, sie war bei den Philistern gewesen. They tried viele Jahre to bring lang. It back, sie haben sie versucht zurückzubringen. But it didn't work, aber es hat nicht ganz funktioniert. They put it on a cart. Und darum haben sie auf einen Wagen gehoben. And finally David studied the scripture and realized it had to be carried by priests. Und dann hat David endlich mal die Schrift gelesen und ist darauf gekommen, dass die Bundeslade immer getragen werden muss. They were bringing it in and David was dancing before the Lord. Und die Priester trugen sie und David tanzte vor der Bundeslade her. And it says this, und dann stand, that, steht, that his wife, dass seine Frau in 2 Samuel 6, she looked down in 2. Samuel 6, sie sah herab in verse 16, she looked out of the window and she despised him in her heart. Und es steht, sie verachtete ihn in ihrem Herzen. So she was cursing him, she was speaking inaudibly in her inside. Und so hat sie ihn verflucht, also nicht hörbar, aber in ihrem Inneren. She was speaking bad things about David. Hat sie schlechte Dinge über David and then when he came in, she said, "Oh, you were so great, weren't you?" Und als er nach Hause kam, da hat sie ihm dann wirklich das an den Kopf geworfen. Du warst so super, du hast da herumgetanzt wie ein Irrer. Da auf der Straße. And David said, "I danced before the Lord." Und David hat gesagt, ich habe vor dem Herrn getanzt. I celebrated before God. Ich habe mich gefreut und habe gefeiert and these vor Gott. Servant girls of whom you spoke of, und diese Mägde, von denen du gesprochen hast, diese they Dienerinnen, will hold me, they will esteem me, they will highly esteem me in honor. Sie werden mich immer hoch in Ehren halten. And then it says in the next verse. Und dann steht im nächsten Vers. It says, I give you the verse. It's verse 32. Das ist der Vers 32. And she had no children until the day she died. Und sie hatte keine Kinder, bekam keine Kinder bis because God Todestag. Takes confessions very serious. Weil Gott Bekenntnisse sehr ernst nimmt. And I mean, if, as you look back in history, und wenn du in die Geschichte zurückblickst, David is without a doubt the greatest king who ever lived on the earth. Ist David ohne Zweifel der größte König, der je regiert the hat. The things that he did were just unbelievable. Die Dinge, die getan hat, waren einfach unglaublich. The square mileage, I think, went, I forget what it went from 6,000 to 600,000 square miles. His kingdom expanded. Also sein Reich wurde einfach riesengroß. It was unbelievable what he did. Und es ist unglaublich, was er getan and hat. This, and his wife, und seine Frau, who could have honored him and supported him, die ihm Ehre gegeben hätte geben können und ihn unterstützen, and had a name for all of eternity, und die einen Namen gehabt hätte, den man in alle Ewigkeit gedenken würde, she despises him, sie verachtet ihn and makes this confession, und macht dieses Bekenntnis ihm gegenüber. And God curses her. Und Gott verflucht sie. And it doesn't mean because you don't have kids today, you're cursed. Das bedeutet nicht, dass man, wenn man keine Kinder hat, dass man verflucht ist. Maybe curse, maybe blessed. Vielleicht bist du gesegnet, no, wenn du keine teasing, Kinder hast. I'm teasing. No, don't get mad. But back then it was very, very, very big in the aber culture. Aber damals in der damaligen Zeit und Kultur war das eben eine very sehr, sehr big, schlimme Sache. Very big. Und eine große Sache, wenn man keine Kinder bekommen konnte. Okay, a couple more. Has the Lord only spoken through you? Spricht der Herr nur durch dich? Hasn't he also spoken through us? Hat er nicht auch durch uns gesprochen? Miriam. And it says, and the Lord heard it. Das war die Miriam und es heißt dann weiter, und der Herr hörte es. And she got leprosy. Und sie wurde aussätzig. Immediately. Und zwar sofort. Now with Michael, the consequences were you couldn't see them for a while. Aber mit der Micha war es so, dass man die Konsequenzen nicht gleich sehen konnte. They slept together and nothing happened. Sie hatten normal Verkehr miteinander, nichts passiert. Nothing happened. Und es ist einfach nie etwas passiert. Ever happened. And then she realizes that, wow. Und dann wird ihr auf einmal bewusst. This is the Lord. Das ist der Herr. Yeah, it is the Lord. Because God takes confessions very serious. Weil Gott sein Bekenntnis ernst nimmt. How about this one? Wie wär's mit dem hier? This is the voice of a God, not a man. Das ist die Stimme eines Gottes, nicht eines Mannes. This is the voice of a God, not a man. Das ist die Stimme eines Gottes, nicht eines Mannes. Who were they saying it to? Zu wem wurde das gesagt? No, they were saying it to who? It sounds almost like Paul. To Herod. And it says, because Herod did not give praise to God. Und man sagte das über den Herodes, und es steht, weil Herodes Gott nicht die Ehre gegeben hat. Because he did not neutralize their confession. Und weil er dieses Bekenntnis nicht zurückgewiesen hat. With a good confession. Mit einem guten Bekenntnis. And this is the point I was making this morning. Und darum ging's heute Morgen. That God expects us. Dass Gott auch von uns erwartet, to neutralize bad confessions with good confessions. Dass wir schlechte Bekenntnisse neutralisieren mit etwas Gutem. Because Herod did not give praise to God. Weil Herodes die Ehre nicht an Gott weitergegeben by hat. By saying something like, "Wait a minute, no, all glory goes. I am not a God. Moment, ich bin kein Gott. All glory goes to God. Alle Ehre gehört dem I'm only Herrn. A man." Ich bin nur ein Mann. It says an angel of the Lord struck him. Steht, es kam ein Engel des Herrn und er schlug ihn. And worms ate him. Und Würmer fraßen ihn auf. And then he died. Und er starb. Okay, one more. Und eine Aussage noch. Tell me. Sag mir. Is this the price you and your husband paid for the land? Ist dies der Preis, den dein Mann und du für das Land bekommen habt? Ananias und Sapphira. Also Hananias und Sapphira sind and she says, yes, sie sagte, ja, that is the price. Das ist der Kaufpreis. And then Peter says, how could you agree? Und dann sagt Petrus zu ihr, wie konntest du übereinkommen? To test the Holy Spirit of the Lord. Den Heiligen Geist zu betrügen, den Heiligen Geist des Herrn zu betrügen. Listen. Höre. The feet of those who carried out your husband are coming. Die Füße derer, die deinen Mann hinausgetragen haben, and kommen they will wieder. Carry you out. Und sie werden auch dich hier and hinaustragen. She fell dead. Und sie fiel tot. God takes this very serious. Gott nimmt das sehr ernst. And we should take it very serious. Und wir sollten es auch ernst nehmen. Because some of the consequences are immediate. Denn manche Konsequenzen treten sofort ein. I mean, we just grieve people around us and they think, what was that all about? Vielleicht verletzen wir alle um uns rundherum und wir denken uns, was war das jetzt? We hurt ourselves immediately. Wir haben uns selbst verletzt. We grieve the Holy Spirit immediately. Oder den Heiligen Geist auch. Then we're not walking with God. Und wir gehen nicht mit Gott. Though we think we might be. Obwohl wir vielleicht glauben, dass wir es tun. Everything is fine. Wir glauben, alles ist in Ordnung. But we're saying things and we're isolating ourselves from people. Aber wir sagen Dinge und wir isolieren uns von anderen Menschen. Because unless a corn of wheat falls to the ground and dies. Denn es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Johannes 12:24. It will abide alone. Bleibt es allein. And unless the cross works in us, und wenn das Kreuz nicht in uns wirkt, and we say, Father, not my will, but thine, und wir nicht sagen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, I don't want to speak things that are not your will. Ich möchte nicht Dinge aussprechen, die nicht in deinem Willen sind. I don't want to think things, ich möchte nicht Dinge denken, that are not your will. Die nicht dein Wille sind. And God puts us in circumstances, und Gott stellt uns immer wieder in Situationen that hinein, press us, die uns bedrängen, to see what's in there, um zu sehen, was in uns so drinnen that ist, he can heal us. Damit er uns eben heilen kann. And let's turn to Malachi chapter 3. Und ich möchte ins Buch Malachi gehen, Kapitel 3. There's consequences we have immediately. Und da gibt's auch Konsequenzen, die sofort auftreten. There's some that will what's the word? Will affect us in weeks to come. Manche, die uns vielleicht erst in Wochen oder in den kommenden Wochen betreffen. There werden. Are some that will affect us in months or years to come. Und Konsequenzen, die vielleicht erst in Monaten oder Jahre später auftreten. And we underestimate. Und wir unterschätzen diese. So let's turn to Malachi 3. Also Malachi 3. And I'll just teach on something that I have been applying to my life. Und ich möchte über etwas sprechen oder lernen, das ich in meinem Leben angewendet That's habe. That's why I'm using this text. Und deswegen verwende ich diesen Text hier. Look at Malachi 3. Schaut mal Malachi 3. Verse 13. Vers 13. The Lord says, "You have said harsh things against me," says the Lord. Eure Worte sind anmaßend gegen mich, spricht der Herr. Yet you ask. Ihr aber sagt, what have we said against you? Was bereden wir gegen dich? We haven't said anything. Wir haben doch gar nichts gesagt. What are you talking about? Worum geht's? Wovon sprichst du? You said it in your heart. Nein, du hast etwas gesagt in you deinem spoke Herzen. It. Du hast es ausgesprochen und ich habe es gehört. And this has to definitely be speaking about inaudible speaking here. Und da geht es sicher um eine Rede, die nicht hörbar ist. We never said anything. Wir haben noch nie etwas you gesagt. Have spoken arrogant things against me. Nein, ihr habt anmaßend gegen mich geredet. We didn't say a word. Wir haben gar nichts ausgesprochen. You did. Oh, ihr habt ihr and this is what you said. Und Folgendes habt ihr gesagt. You have said it is futile to serve God. Ihr sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. What did we gain by carrying out his requirements? Und was ist der Gewinn, dass wir für seinen Dienst sorgen? And going about like mourners before the Lord Almighty. Und dass wir in Trauer einhergehen vor dem Herrn der Herrscher. And now we call the arrogant blessed. Und nun, wir preisen die Frechen glücklich. Certainly the evildoers prosper. Sie kamen sogar noch voran, als sie gottlos handelten. Even those who challenge God escape. Ja, sie versuchten Gott und kamen davon. There's no consequence. Da gibt's doch keine Konsequenzen. I mean, there's people making ridiculous confessions and saying all kinds of things about God. Da gibt's Dinge, die machen alle möglichen Aussagen über Gott. They get away with it. Und es passiert gar nichts. Evil people are prospering. Na, böse Menschen, denen geht's sehr gut. Why am I holding the requirements of God? Warum halte ich mich an das, was Gott will? Why am I doing this? Warum mache ich das überhaupt? And they're saying this inside. Und sie sprechen das in ihrem Herzen. And God hears it. Und Gott hört das. Now I want you to go back to verse 8. Und ich möchte, dass ihr zum Vers 8 zurückgeht. And I want to let's just read this about tithes and offerings. Und da geht's um den Zehnten und um Gaben. And I've been applying this to my life. Und ich habe das in meinem Leben angewendet. Since I was in America. Also seit ich noch in Amerika and since, war. Since we're facing somewhat of a crisis in the building. Und seit with the building project. Eine kleine Krise gibt, was das Gebäudeprojekt betrifft. It's just very expensive. Weil es eben eine sehr teure Angelegenheit ist. We should be about 150 more people in the church. Und at this time to afford the building. Es sollten eigentlich 150 mehr Leute in der Gemeinde sein, um sich das Gebäude erhalten zu können. Since I've been in America, und seit ich jetzt in Amerika war, I just started confessing this promise. Habe ich einfach angefangen, diese Verheißung zu bekennen. And we'll get to the promise. Und wir kommen dort gleich. And this is why I want to use this text. Und deswegen möchte ich diesen Text auch verwenden. Verse 8. Will a man rob God? Darf ein Mensch Gott berauben? Yet you rob me. Ja, ihr beraubt mich. But you ask, ihr aber sagt, how do we rob you? Worin haben wir dich beraubt? In tithes and offerings. Im Zehnten und im Hebopfer. Now, there are a lot of Christians who say this is just from the law. Es gibt viele Christen, die sagen, das ist einfach etwas aus dem alten Gesetz. I've had people tell me in Vienna, Rob. Es waren auch Leute in Wien, die schon zu mir gesagt haben, on, Rob. The tenth is from the old. That's from the law. Der Zehnte, das ist aus dem Gesetz. God wants everything from us now. Gott möchte alles von uns jetzt. The funny thing is, some people don't give everything. Die Sache ist aber die, dass die Leute nicht alles geben. They never have given everything even one time, you know? Die haben noch nie alles gegeben. It's such an easy way to say. Das ist so einfach zu sagen. You know, leave me alone. Eine einfache Art zu sagen, lass mich in Ruhe damit. Right, I've been tithing for 30 years now. Also seit 30 Jahren verzehnte ich. And giving offerings was ich habe und gebe auch Gaben darüber hinaus. It says you are under a curse. Und es steht weiter in Vers 9 mit dem Fluch. Now, in the New Testament we don't God does not curse his children. Also im Neuen Testament spricht Gott keinen Fluch aus über seine Kinder. Discipline them, for sure. Aber er diszipliniert sie, das ist sicher. Hebrews 12. Im Hebräer 12. And what the tithe is all about is about honoring God. Und worum es beim Zehnten geht, ist, dass man Gott die Ehre gibt. Now the tithe didn't come from Moses, it came from Abraham. Der Zehnte kam ja nicht von Mose, der kam schon von Abraham. In Genesis chapter 14. 1. Mose 14. And it's when four kings came and they raided the land. Und das war eben als vier Könige das Land überfielen. And the king of Sodom and Gomorrah, they just fled. Und die Könige von Sodom und Gomorra, die mussten fliehen. They took everything from the cities. Und die haben einfach die Stadt geplündert. And they took Abraham's nephew Lot. Und haben auch den Neffen von Abraham, den Lot, und sein Gefolge mitgenommen und haben sie verschleppt. To be a slave. Mitgenommen als Sklaven. And Abraham heard this. Und Abraham hat davon gehört. Four kings with their armies. Four kings and four armies. Vier Könige, vier Königreiche mit ihren Armeen. And Abraham took 318 servants. Und Abraham nahm 318 seiner Knechte and mit. And pursued them. Und hat sie verfolgt. And defeated four armies. Und hat vier Armeen besiegt. And brought back Lot, his family. Und hat Lot und seine Familie wieder zurückgeführt. And a great spoil. Und hatte natürlich auch eine große Beute gemacht. And then the priest Melchizedek approached him. Und dann ist der Priester Melchizedek auf ihn zugegangen. A picture of Christ. Und der ist ein Bild für Christus. As you read the book of Hebrews. Wie man eben im Hebräerbrief lesen kann. He says to Abraham. Und er sagt zu Abraham. Blessed be God the Most High. Gesegnet sei Gott der Allerhöchste, who has delivered you from your enemy. Der dich von deinen Feinden befreit hat. In light of this great blessing, Und im Lichte dieses großen Segens, it says that, and then Abraham gave him a tenth of everything he had. Dann steht, dass Abraham ihm den zehnten Teil von allem gab, was ihm gehörte. Then Solomon would say in Proverbs 3, verse 8 and 9. Und Salomo sagte in Sprüche 3, 8 und 9. Honor the Lord from the first of your produce. Ehre dem Herrn mit den Erstlingen deines Einkommens. So that damit your barns will be full. Damit deine Scheunen übergehen. Overflowing. Dass sie direkt überquellen. The whole point is about honoring God. Es geht darum, den Herrn zu ehren. And Gott do we zu ehren. Do we recognize that what we have is from the Lord? Die Frage ist, ob wir erkennen, dass das, was wir besitzen, dass das von Gott ist. Well, you know, I work a job every day and I work hard and I don't see how God is in the picture. Naja, weißt du, ich gehe jeden Tag in die Arbeit, ich arbeite schwer und ich sehe Gott in dem Ganzen nicht. I mean, I work for it. Ich meine, ich arbeite dafür. I don't even pray. Ich bete nicht einmal. I mean, where is God? I mean, I'm working. Wo ist Gott? Es bin ja ich, der arbeitet. Where'd you get the hands? Wo hast du deine Hände her? Where'd you get the eyes? Oder dein Auge? Where'd you get the brain? Oder dein Hirn? God gave it to you. Gott hat's dir doch gegeben. And God gave us all resources on planet Earth. Und Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, was auf der Erde ist. It all, its source is all in God. Die Quelle all dessen ist in Gott. So, tithing and offerings. Bring the whole tithe into the storehouse. Bringt den Zehnten zur Gänze ins Vorratshaus. Now there's a promise coming here, and that's what I'm getting to. Und hier kommt dann ein Versprechen auf uns zu, und da kommen wir gleich hin. Bring the tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Now, a number of times people have given me tithe. Oft war es so, dass Menschen mir ihren Zehnten gegeben haben als Geschenk. Or they've given their tithe as a gift somewhere else. Oder haben ihren Zehnten woanders hingegeben. The tithe belongs to the storehouse. Aber die Sache ist die, dass der Zehnte in das Vorratshaus gehört. My mother called me one time. Meine Mutter hat mich einmal angerufen. She said, Rob, I have good news. Und sie hat gesagt, Rob, ich habe eine gute Nachricht. I got $2,000 I want to give you. Ich habe $2,000 hier und die möchte ich dir geben. Wonderful. And that's when the dollar was stronger. Und das war aber noch, als der Dollar stärker war als jetzt. And that meant, wow, come on. And I said, "Wow, where'd you get the money, Mom?" Ich sag, Wahnsinn, wo hast du das Geld her? She says, "I sold my stocks. It's my tithe." Ich habe Aktien verkauft und das ist mein Zehnter. I said, "Ma, you can't give me your tithe." Ich sag, Mom, du kannst nicht mir deinen Zehnten geben. You gotta go to your church and put it in the bucket. Du musst doch in deine Gemeinde damit gehen und es dort in says, really? Den Korb schmeißen. Really, sie sagt, wirklich? Put it in the bucket. She says, it's a lot of money. Es ist aber auch sehr viel Geld. I know, Mom. Sagt, ja, aber, but will I rob God? Aber sollte ich Gott berauben? In the church storehouse where she goes. Das Geld gehört in den Vorratsraum ihrer Gemeinde. Do I want to rob God and möchte rob ich Gott myself of a blessing? Berauben oder mich selbst eines Segens berauben? For $2,000? Wegen $2,000? I'm thinking big. Und ich denke da in größeren Dimensionen. I'm thinking Mark 11. Ich denke Markus. Also Markus 11. Mark 11, I think it's verse. Ich denke also Markus Kapitel 11. I think it's verse 29. Vers 29. I think so. It says, the Lord says, "Verily, verily, I say to you." Und der Herr sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Anyone who leaves farms and lands and mother, father, sister, brother and all also that jeder, stuff der, for my sake. Vater, Mutter, Bruder, Schwestern, alles zurücklässt um meines Willen. And the kingdom. Und um des Königreichs Willen, des Reiches Willen. I did that. Und ich habe das ja alles gemacht. Will receive in this life 100-fold. Derjenige wird 100-fach in diesem Leben and persecutions bekommen und auch Verfolgungen I've dazu. Got, I've got that, yeah. Und die habe ich auch bekommen. 100-fold, aber 100-fach. The Lord promises a 100-fold blessing. Der Herr verspricht 100-fachen Segen. Do I want to rob God? Möchte ich Gott berauben? I you know, I used to think that I'm going to die an old poor man. Ich habe mir gedacht, ich werde als armer alter Mann irgendwann sterben. Und ich habe mir gedacht, ich werde Gott einfach dienen, bis ich 70 Jahre alt bin. Und dann, wenn ich 70 bin, dann werde ich einfach Nachtwächter irgendwo in Amerika. And I'll just think about all the things that God did in my life while I'm sitting there. Über die Dinge nachdenken, die Gott in meinem Leben getan hat. With the flashlight. Während ich da eben in der Nacht da sitze mit meiner Taschenlampe. And maybe somebody will let me live in their cellar. Und vielleicht lässt mich jemand dann in seinem Keller wohnen. I thought that for years. Und jahrelang hatte ich dieses Bild vor Augen. Until I read Mark chapter 11. Bis ich Markus Kapitel 11 las. Where it said, I will give you a hundredfold. Wo steht, ich werde dir hundertfach geben. God wants to so bless us. It's incredible. Gott möchte uns so sehr segnen. Es ist wirklich unglaublich. He wants our lives and our church to be a powerhouse of blessing. Und er möchte, dass unser Leben und unsere Gemeinde so ein richtiges Kraftwerk sind, des Segens, ein Kraftwerk. I mean maybe so powerful that it can affect a district, a country. Vielleicht so mächtig, dass ein ganzer Bezirk, ein ganzes Land oder sogar ein Nachbarland beeinflussen kann. Look what it says. Oh, anyway, then I remember someone left. They went back to America 2 years ago from our church. Und dann kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren ist jemand zurückgegangen and nach Amerika said, Pastor, aus unserer Gemeinde. Leave, und da hat jemand gesagt, Pastor, bevor ich gehe, möchte ich dir etwas schenken. I want to pay ich möchte for a one-year subscription for you to get messages from this great preacher. Und ich möchte eben so ein Abonnement bestellen für dich, dass du ein Jahr lang die Botschaften dieses tollen Predigers bekommen kannst. And they said, yeah, I owe tithe. Und sie haben gesagt, ja, ich bin nämlich noch Zehnten schuldig. Back-tide, so I'm just gonna use that. Und das werde ich jetzt dafür verwenden. I said, you know what, I appreciate it, but you can't. Ich sagte, ich weiß das echt zu schätzen, aber das geht nicht. You can't. I said, you gotta put it in the bucket. Du musst es in den Korb werfen. Thanks anyway. Aber danke trotzdem. Bummer, you know, bummer. Das war echt ein Hammer. And then a few months ago, und dann vor ein paar Monaten someone gave me an envelope, hat mir jemand ein Kuvert zugesteckt. And I was really blessed. Und ich war echt gesegnet. And it was like just a nice gift. Das war ein schönes Geschenk. And I showed my wife, she's like, wow, that's very, very generous of them. Und ich habe meiner Frau gezeigt und sie hat gesagt, Wahnsinn, das ist echt großzügig. She said, I can pay some bills. Ich kann damit einige Rechnungen bezahlen. So I said, great. So she paid some bills. Und ich habe gesagt, großartig. Und sie hat dann diese Rechnungen beglichen. I thought to myself, how could this couple afford to give us that much of a gift? Und ich habe mir gedacht, wie kann sich dieses Ehepaar das leisten, uns so ein Geschenk zu machen? So I went back and I asked them. Und so bin ich nochmal hin und habe gefragt. And they said, oh, we received an inheritance. Und sie haben gesagt, ja, wir haben etwas geerbt. And that was part of the tithe. Und das war Teil des Zehnten. Thank you. Danke. Thank you. I went back to my wife and I said, da bin ich zurückgegangen zu meiner Frau und sagte, Liebling, das war Zehnter. She says, really? Wirklich? It was the tithe. Ja, es war ihr Zehnter. And she said, but I already spent it. Aber wir haben es schon ausgegeben. It doesn't matter. In IOU, we owe the church this much money. Und aber wir müssen trotzdem aufschreiben, wir schulden der Gemeinde so viel Geld. I don't want what's God's. Ich möchte nicht das haben, was Gott because gehört. God has planned such a blessing for us. Weil Gott einen solchen Segen für uns vorbereitet hat. Und hier steht er. Test me. Prüft mich. And this is the point now. And I'm asking myself, have I verbally tested God? Und die Frage ist, ob ich wirklich verbal Gott damit auf die Probe gestellt habe. Have I audibly tested God? Habe ich schon also hörbar Gott auf die Probe test gestellt. Me in this, says the Lord Almighty. Und hier sagt er, prüft mich doch darin, spricht and der Herr. Und ich spreche zu allen hier, die schon seit Jahren den Zehnten geben. Have we confessed this audibly? Haben wir das wirklich hörbar auch ausgesprochen? Have we spoken this before the Lord? Haben wir das vor den Herrn geäußert? Or have we been tithing and saying something else in our heart? Oder haben wir den Zehnten gegeben und unserem Herzen etwas anderes gesagt? We write the check, we put it in the bucket. Wir schreiben den Scheck, wir schmerfen ihn ins Körbchen. Yeah, whatever. Was auch immer. Whatever. You know, God wants 10%. Whatever. Also was soll's? Gott will 10%. Yeah. Okay, I mean it hurts, but you know. Es tut weh, aber. We'll live. We'll survive. Wir werden es überleben. And we're saying something contrary to what God says He will do. Wir sagen das Gegenteil von dem, was Gott sagt, dass er tun wird. And we might not be saying it audibly, but we are saying it inaudibly. Wir sagen es vielleicht nicht laut, aber wir sprechen es unhörbar. And I'm asking myself, have I neutralized some of the blessing? Und ich frage mich dann, ob ich nicht Teil des Segens neutralisiert habe dadurch. I'm a very blessed person. Ich bin ein sehr gesegneter Mensch. Blessed marriage, blessed friends, Ehe und Freunde, blessed church, blessed Gemeinde, mother und gesegnete blessed Mutter. Friends around the world. Auch Freunde von mir. Just a blessed life. I'm blessed with understanding and wisdom and all kinds of fun things. Gesegnet mit Verständnis und Weisheit. But according, look what it says in his promise. Aber in diesem Versprechen heißt es: See if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. I mean, I don't think I've experienced that yet. Ich glaube, das habe ich noch nicht erlebt. I mean, I've experienced a blessing. Also ich habe schon einen Segen erlebt. To be honest, I'm yelling, the floodgates, aber oh my, nicht so, dass ich glaube, die Flutagent kommt jetzt auf mich zu. Help me, what do we do? Hilfe, was machen wir jetzt? It's never been like that yet. So war es noch nicht. Maybe. Aber vielleicht. I've been saying something else on the inside. Habe ich auch in meinem Inneren etwas anderes bekannt. Maybe I would drive by McDonald's. Vielleicht bin ich beim Mackey vorbeigefahren. And say I can't afford a McFlurry. Und habe gesagt, ich kann mir keinen McFlurry because leisten. Because I'm a stinking missionary. Weil ich ein einfacher Missionar bin. I can't afford anything. Ich kann mir nichts leisten hier. Because it's the life of a missionary. Ich meine, das ist halt das Leben eines Missionars. Maybe I've said things like that and I didn't even realize it. Vielleicht habe ich solche Dinge ausgesprochen im Herzen, mir war es gar nicht and so richtig bewusst. And that was my confession. Und das war mein Bekenntnis. When I'm outwardly tithing, während ich äußerlich 30 Jahre lang, so I've decided about 6 weeks ago, und so habe ich mich vor ungefähr 6 Wochen beschlossen, als ich in den USA I would confess this, dass ich das hier zu meinem Bekenntnis verbally machen würde, und zwar wörtlich. And look what it says in the next verse. I will prevent pests from devouring your crops. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen. And the vines in your fields will not drop their fruit. Damit ihr euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt. Says Almighty, says the Lord Almighty. Und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, this spricht der Herr der Herrscher. I like this part. Und das gefällt mir besonders then gut. All nations will call you blessed. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen. Doesn't that sound like Abraham? Klingt das nicht so wie Abraham? In Genesis 12? So wie in 1. Mose 12? I will bless you that you will bless. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. I will bless you and you will bless all the nations. Ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein für alle Länder, but für alle Nationen. Wait a minute. We are the children of Abraham. Aber wir sind ja die Kinder Abrahams. In Galatians 3. In Galater 3. And it's so on my heart that I just want to somehow explode and be a blessing to many, many people. Dass ich am liebsten explodieren würde und ein Segen wäre für ganz, ganz viele Menschen. Like, let's just believe God. Glauben wir doch einfach dem, was Gott sagt. The floodgates of heaven will pour out on our church. Dass diese Fenster sich öffnen werden und sich über unsere Gemeinde ergießen. Not just financially, nicht nur finanziell, but with purity, sondern with mit power, Reinheit und mit with Macht, healing, mit with Heilung wisdom, und Weisheit, with passion, mit Leidenschaft, with winning souls, und mit Seelengewinnung, with every possible, with discipleship, mit Jüngerschaft, mit allem Möglichen. Wow! There's someone who's been prophesying. Jemand hat prophezeit, that a revival, an awakening is coming to Europe. Dass es eine Erweckungsbewegung in Europa geben wird. Before the Lord returns. Bevor der Herr wiederkommt. And the prophecy was that it would come out of Austria. Und die Prophezeiung war, dass sie aus Österreich kommen. Also it comes out of Austria. It may come out of Vienna. Vielleicht sogar aus Wien. And if it comes out of Vienna, I want to be a part of it. Und wenn es aus Wien kommt, wäre ich gerne ein Teil daran. Ah, oh, that can't happen. Come luck. Look, come on. Schau mal. Even if God opened the floodgates of heaven, selbst wenn Gott die Himmelstüre öffnet, do you really think, glaubst du wirklich, that an awakening could start from Vienna? Dass aus Wien eine Erweckungsbewegung. Well, you know what? You might see it, but never partake of it. Es kann sein, dass du sie bezeugen wirst können, aber du wirst nicht Teil davon sein. See how all those negative confessions can so easily be ours? Seht ihr, wie leicht diese ganzen negativen Bekenntnisse I am confessing and I would like to invite as many as possible to confess. Und ich bekenne das und ich lade so viele wie möglich ein, das mit mir zu bekennen. Lord, Herr, I've been tithing. Ich gebe den Zehnten. And I confess. Und ich bekenne, that you open the floodgates of heaven. Dass du die Tore des Himmels aufmachst. And for those who don't know the joy of tithing, und für die das nicht wissen, die Freude des Zehnten, test God. Dann prüf doch Gott hier. You don't have to tithe 10%, you can tithe 12%. Man muss ja nicht 10% geben, man kann ja auch 12% geben. If we're in the New Testament, tithe 15%. Oder im Neuen Testament vielleicht 15%, wenn man schon im Neuen Testament ist. There are businessmen in Korea that tithe 50%, 70%, 90%. Es gibt Geschäftsleute in Korea, die geben 50, 70, 90%. Rick Warren tithes 90% of his income. Rick Warren gibt 90% seines Einkommens as a tithe. als Zehnten. So 10% is just like a rule of thumb, you know, also start there. 10% ist so wie eine Daumenregel, da beginnt man. But here it is. Don't do it. Aber tu es nicht. If you are not convinced that God has blessed you. Wenn du dir nicht sicher bist oder nicht weißt, dass Gott dich gesegnet then hat. You're just religious. Dann sonst bist du nämlich einfach nur and religiös. Two, und zweitens, do it, und tu es auf keinen unless Fall. You're gonna confess the promise, the blessing of it. Wenn du das nicht bekennen willst, diesen Segen, der daran hängt. One time I'm just going to close with this. Und damit möchte ich schließen. Now, see the Pentecostals and the Charismatics, they really know how to do this. Die Pfingstler und die Charismatiker, die wissen echt, wie man das macht. I visited Greta's friend in Connecticut. In Connecticut habe ich einen Freund von der Greta besucht. And they're very wealthy. Und das ist eine sehr wohlhabende Familie. They go to a charismatic church. Und die gehen in so eine charismatische Gemeinde. And we had dinner because we met them because of Greta. Und wir hatten gemeinsam Abendessen, wir hatten sie kennengelernt und this die Greta. Like das war vielleicht vor 10 Jahren. And, as we were leaving, und als wir gehen wollten, they handed me a check haben sie mir einen Scheck gegeben. For $1,000. Einen 1.000 Dollar Check. And they said, we'd like to give you $1,000. Und haben gesagt, wir möchten dir gerne mit $1,000 helfen. Now, that was a lot of money. It still is. Das war viel, ist auch heute noch viel Geld. Then it was like really a lot damals war es eben noch viel mehr. And they said under one condition, und sie haben gesagt, unter einer Bedingung, that you pray, dass du betest, that God multiplies this for us. Dass Gott das für uns vervielfacht. 100-fold. Hundertfach. That's biblical. That's biblical. Das ist biblisch. It's what God did for Isaac. Das ist Gott, was Gott für Isaac getan hat. That God multiplied the land 100-fold. Dass Gott das Land 100-fach vergrößert hat. It's Mark 11. Und auch Markus 11. I will bless you 100-fold. Ich werde dich 100-fältig segnen. And they made us audibly pray. Und sie haben uns dazu gebracht, laut zu beten. And confess a blessing. Und einen Segen auszusprechen. On this gift. In Bezug auf diese Gabe. And they are people. Und das sind Menschen, who are blessed. Die gesegnet sind. To bless. Um andere zu segnen. There's nothing wrong with that. Da ist nichts Falsches Lord, daran. Bless us, so we can be a blessing. Herr, sei ein Segen für uns, damit wir ein Segen sein können für andere. So this is my confession. Und das ist mein Bekenntnis. And I'm looking for verses that I have believed but not confessed. Und ich bin jetzt auf der Suche nach Versen, die ich geglaubt habe, aber die ich nicht bekannt and habe. My wife and I we are confessing all the time. Und meine Frau und ich, wir legen diese Bekenntnisse since America. We just practice confessing and confessing. Und wir üben uns einfach darin, Dinge wirklich zu bekennen und auszusprechen. I heard this, and I'll just close with this. I heard a preacher in America. Ich habe einen Prediger gehört in Amerika. I went to a pastor's conference. Denn ich war bei einer Pastorenkonferenz. And I wasn't scheduled to go. I just heard it on the radio. Und ich war nicht da eingeschrieben, um dorthin zu gehen, aber ich habe es im Radio gehört. And I went to hear this guy from Texas. Ich habe es im Radio gehört, dass die Stadt findet und bin hingegangen, um einen Prediger aus Texas zu hören. 14,000 people. Und seine Gemeinde hat 14,000 Mitglieder. In one of the poor cities in America. Und in einer der ärmsten Städte in Amerika. Two-thirds of his church are Latinos. Zwei Drittel seiner Gemeinde besteht aus Latinos. And he preached a message on confessing. Und er hat eine Botschaft über das Bekenntnis gepredigt. And my eyes were like ping pong balls. Und meine Augen waren so groß wie Ping-Pong-Bälle. After the message, nach dieser Botschaft, I went out in the foyer. Bin ich hinausgegangen ins Foyer. And I cried. Und habe geweint. And I said, God, thank you. Ich habe gesagt, danke Gott. You always do this. You brought me here to hear that message. Du tust immer solche Dinge. Du hast mich hierher gebracht, dass ich diese Botschaft höre. Ever forget it. Und ich werde diese Botschaft nie wieder vergessen. So I went to buy it. Und so bin ich gegangen und habe mir die Botschaft gekauft. It was the only message of the whole seminar that did not get recorded. Und das war die einzige Botschaft von dem ganzen Seminar, die nicht aufgezeichnet wurde. But it was recorded right there. Aber in meinem Herzen habe ich sie aufgenommen. Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you tonight. Danke heute Abend for all of your promises. Für all deine Versprechen. May we never despise them, even accidentally. Mögen wir sie nie zurückweisen oder gering achten, auch nicht unabsichtlich. We want to make a good confession. Wir möchten ein gutes Bekenntnis we want to speak forth your promises. Wir möchten deine Versprechen even aussprechen. In difficult times. In Zeiten, die schwierig sind. We want to neutralize what we might be saying on the inside. Und wir möchten das neutralisieren, was wir vielleicht im Inneren sagen. By saying something worthy on the outside. Indem wir etwas aussprechen, das dir würdig ist. Lord, our time is short. Herr, unsere Zeit ist kurz. Your return is coming. Und du kommst bald wieder. And I pray Und ich bete darum. Today, according to your promise. Heute gemäß deiner Verheißung. That you would open the floodgates of heaven towards us. Dass du diese Tore des Himmels öffnest. That we might be a blessing. Dass wir ein Segen sein können. And that you would speak to people's hearts. Und dass du zu den Herzen von Menschen redest. Who don't know the joy of honoring you. Die nicht diese Freude kennen, die man hat, wenn man dir die Ehre gibt. And don't know the joy of the assurance. Und wissen auch nicht dann die Freude dieser Sicherheit. That their finances are in your hands. Dass die Finanzen in deiner Hand sind. Thank you, Lord, tonight. Danke, Herr. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.